Deutschlandfunk Kultur. Kriminalhörspiel. Avon Horn, so heißt die Hauptfigur in Bill Moodys Krimi Solo Hunt. Und wie sein Autor, so ist auch Avon Horn ein leidenschaftlicher Jazzmusiker, bis er sich bei einem Autounfall schwer verletzt. Seine Karriere als Pianist ist damit beendet. Da er aber trotzdem Geld verdienen muss, wirkt er weiter im Showgeschäft mit. Eine Entscheidung, die er schon bald bereut. Denn es dauert gar nicht lange, da wird der frühere Klaviervirtuose auch für die Polizei interessant. 4 Kriminalromane sind bisher zu dem Privatermittler Avon Horn erschienen. Und wie in jeder von Bill Moodys Geschichten spielt der Jazz darin eine besondere Rolle. Moody, der in Kalifornien aufwuchs, studierte selbst Musik in Boston, arbeitete neben dem Schreiben unter anderem als Jazzredakteur und Kompositionslehrer und steht auch immer wieder selbst als Jazz-Schlagzeuger auf der Bühne. Hier der erste Fall aus Bill Moodys Krimireihe um den ermittelnden Jazzpianisten, gespielt von Sylvester Groth. Ich hatte einen Traum. Es ist der 13. Oktober 1985 und ich bin im Lighthouse in Hermosa Beach, Kalifornien. Der Laden voll wie immer. Ich schnippe am Klavier den Anfangstakt mit den Fingern. Die Eröffnungsnummer ein schneller Blues. Applaus brandet auf. Meine rechte Hand jagt über schwarze und weiße Tasten. Sie übersetzt mühelos meine Gefühle in Musik. Solo Hunt. Nach dem gleichnamigen Roman von Bill Moody. Aus dem Englischen übersetzt von Anke Caroline Burger. Hörspielbearbeitung Hans Bräunlich. Ich wachte auf und das Kalenderblatt zeigte zwar den 13. Oktober 1985. 12. Doch es gab keinen Applaus und keinen Club. Nur mich. Avon Horn. Und ich spielte keinen Jazz mehr, sondern drückte mit der rechten Hand einen kleinen Gummiball zusammen und versuchte bis 30 zu zählen. Ich kam nur bis 13. Ein feuriger Schmerz durchzuckte meinen Arm. Meine Hand war nicht gänzlich tot, aber für das Klavier gestorben. Keine Tourneen und keine Studiotermine mehr. Auch keine Jam-Sessions in verrauchten Kellerbars. Und nur, weil ein Pickup-Laster vor Monaten überraschend aus dem Nebel aufgetaucht war. Metall prallte auf Metall. Und Glassplitter durchtrennten die Sehnen der rechten Hand. Die Solohand eines Jazzpianisten, meine Solohand, war tot. Immerhin konnte ich inzwischen wieder Auto fahren und wollte das wenigstens genießen. Auch an dem Morgen, als Sharon plötzlich vor mir stand. Hallo, Avon. Was willst du? Scheinst wenig erfreut zu sein, mich zu sehen. Wundert's dich? Sharon ist keine Schönheit, aber ihr Blick ging mir noch immer unter die Haut. Die letzte Begegnung mit meiner Ex-Frau hatte ich kurz vor dem Unfall. Ein böser Streit an jenem Abend beendete 3 Ehejahre, die anfangs keineswegs so schlecht gewesen waren. Ich hätte dich nicht so wütend gehen lassen dürfen. Dieser Säufer hätte mich so oder so gerannt. Was soll's? Ich bin nicht hier, um mich zu entschuldigen. Hm. Sondern? Lonnie steckt in Schwierigkeiten. Es geht mich nichts mehr an. Sein Problem. Von dem neuen Album hast du aber gehört. Natürlich. Lonnie Cole, König des Soul und Charlie Crisp, Mr. Country and Western, wollen die Charts stürmen, damit ihre Plattenbosse bei beiden Käufergruppen absahnen können. So läuft's nun mal im Musikgeschäft. Meinetwegen. Country war nie mein Ding. Dass Sharon meinen ehemaligen Boss verteidigte, erstaunte mich nicht. Sie wohnte ja inzwischen bei ihm. Angeblich nur als Betreuerin seiner 5-jährigen Tochter. Vielleicht stimmte das sogar. Nach der Plattenaufnahme gab's eine Wüsteparty. Hört sich nach Orgie an. Überzeug dich selber. Diese Fotos bekamen Lonnie und Charlie gestern zugeschickt. Natürlich ohne Absender. Auch kein Brief dabei? Doch. Beide sollen je $500,000 zahlen sonst. Gehen diese Kunstwerke an die Presse, verstehe. Was das bedeutet, ist ja wohl klar. Knapp 10 Tage vor Vergabe der American Music Awards. Natürlich. 2 Idole amerikanischer Männlichkeit. Der eine schwarz, Lonnie Cole. Der andere weiß, Charlie Crisp. Die sich halbnackt im Doppelbett umarmen. Das würde ihrem Image verdammt schaden. Deshalb möchte Lonnie, dass du ihm hilfst. Er soll zur Polizei gehen oder zu einem Privatdetektiv. Lonnie vertraut dir deine Ehrlichkeit, obwohl du weiß bist. Naja, ich war oft ehrlicher, als mir gut tat. Im Brief steht außerdem, keine Polizei. Nein. Du hast keine Wahl, Evan. TJ, kommst du mal? Ein massiger Schwarzer näherte sich uns. Als er noch in der National Football League spielte, standen die Buchstaben TJ für seinen Taufnamen Thomas Jefferson und für Terrible Jeopardy, der Schrecken gegnerischer Quarterbacks. Nach 11-jähriger Sportkarriere wurde er Lonnies Bodyguard. Beide stammten aus demselben Viertel. Tut mir leid, Alter, aber du musst mitkommen. Lonnie hat's befohlen. Schon gut. So erfährt er live, dass ich kein Interesse habe. Mach das, Alter. Sag's ihm selber. Lonnies Haus am Stadtrand von L.A. lag inmitten von Villen bedeutender Film- und Showstars. Sein Brain Trust war vollzählig angetreten. Carlton Burroughs, Buchhalter. Amazon Barnes, Rechtsanwalt. Und Megan Charles, die sich Creative Director nannte. Mit Carlton und Amazon gab es nie Probleme. Erst Megans Auftauchen veränderte die Beziehung zwischen Lonnie und mir. Als mich TJ nun bei ihm ablieferte, sah Lonnie mich erwartungsvoll an. In der Hand sein Lieblingsspielzeug. Ein kurzläufiger Revolver. Evan. Hallo, Evan. Schön, dass du gekommen bist. Ich sitze ziemlich in der Scheiße. Und? Soll ich dich jetzt wegschicken? Gute Frage. Darüber sprechen wir noch. Ich hatte Lonnie schon im Rausch verkatert, hemmungslos begeistert, aber auch ebenso unzufrieden oder wütend erlebt. Doch nie so verunsichert wie jetzt, als er durch die gläserne Terrassentür den Raum verließ. Damit es klar ist, Evan, Sie sind gegen meinen Willen hier. Aber wir brauchen Sie. Leider. Wieso, Megan? Was hat das alles mit mir zu tun? Hat Sharon Ihnen nicht gesagt, was in dem Brief stand? Doch, es geht um Erpressung und viel Geld. Und ich zitiere. Evan Horn ist der Geldbote. Ein schlechter Witz, oder? Warum denn ich? Das wüssten wir auch gern. Was willst du damit andeuten, Emerson? Wir verdächtigen dich keineswegs, Evan. Nur... Carlton wundert sich, wie wir alle, dass ausgerechnet du mit der Geldübergabe betraut wirst. Und wenn ich da nicht mitspiele? Warum sollten sie ablehnen? Dieser Job könnte nicht ungefährlich sein. Trotzdem, es darf keinen Skandal geben. Carlton hat recht. Nicht vor Vergabe der Music Awards. Und die ist schon bald. Du musst uns also helfen. Was erwartet ihr alle bloß von mir? Na gut, die Fotos wurden auf der Party gemacht, richtig? Ihr wart alle da? Oder? Ich nicht. Carlton würde nie sein Büro wegen einer Party verlassen. Hat dieser Charlie Crisp vielleicht jemanden in Verdacht? Frag ihn. Er tritt in Vegas auf. Und schaffen Sie die Negative ran. Lonnie und Charlie zahlen einen guten Finderlohn. Jeweils 10%. Also 2x50 Riesen. Boah, das wäre schon eine Überlegung wert. Dafür ist keine Zeit mehr. Ja oder nein? Garantieren kann ich natürlich für nichts, Emerson. Sie müssen Erfolg haben. Verstanden? Draußen am Pool erwartete mich Lonnie, während drinnen eine Managerin, ein Rechtsanwalt und ein Buchhalter erregt debattierten. Was heckten sie aus? Hielten sie mich ernsthaft für den Erpresser? Lonnie tat es offenbar nicht, sondern hatte sich für Galgenhumor entschieden. Na, Evan, echt spannend, dein neuer Job, was? Sag mir lieber, wer dich als Fotomodell so attraktiv findet. Irgendjemand versucht immer, mir in die Tasche zu fassen. Mich und dein Team zu bescheißen oder sonst hier an meine Kohle zu kommen. Ich will wissen, wie es diesmal ist. Also, krieg das raus. Ich bin kein Privatdetektiv. Denk nur an die Prämie. Dann fällt dir schon was ein. Wir waren mal echt gute Partner gewesen. Die Beziehung zwischen dem Bandleader am Piano und dem Vokalisten ähnelt einer Ehe. Der Bandleader ist die musikalische und emotionale Stütze des Sängers. Seine Schulter zum Ausweinen und sein bester Kritiker. Gerade Lonnie brauchte das. Erzähl mir mehr über Charlie Crisp. Netter Kerl. Hier. Was soll ich mit dem Buch? Lesen. Sind Charlies Gedichte. Seine Songtexte? Crisp hatte Unmengen Country-Songs geschrieben, obwohl es im Grunde nur einen einzigen gab. Und er handelte von Gefängnis, Ex-Frauen, Trucks, Hunden und Alkohol. Alles andere sind nur Improvisationen darauf. Nein. Charlie schreibt echte Gedichte. Zieh sie da rein und du weißt, wer er wirklich ist. Nur wenige kennen das Buch. Soll keiner wissen, dass er ein Dichter ist, schwarzer Mann? Krieg ist raus. Weißer Mann. Und nicht nur das. Mein Apartment in Strandnähe war winzig, aber ausreichend für mein Klavier, meine Schallplatten und Bücher. Selbst noch für einen Anrufbeantworter, dessen rotblinkendes Auge mir signalisierte, dass er eine Nachricht gespeichert hatte. Mr. Horn, bei diesem Deal mit Lonnie Cole und Charlie Crisp, halten Sie sich bitte genauestens an meine Anweisungen. Ich warne Sie nur einmal. Ich spulte die Nachricht mehrmals zurück, konnte aber trotzdem diese verfremdete Stimme nicht identifizieren. Die Türklingel unterbrach jedes weitere Nachdenken. Vor mir stand meine Wohnungsnachbarin. Ich war seit längerem mit Cindy Fuller mehr als nur befreundet, obwohl sie die meiste Zeit als Stewardess am Himmel herumflog. Du vernachlässigst mich, Evan. Cindy schlief noch, als ich ziemlich früh aus ihrem Bett kroch. Auf meinem Tagesprogramm stand sowohl ein Besuch bei Lonnies Buchhalter als auch bei seinem Anwalt. Die Sache kommt zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Wegen der Preisverleihung? Nein, weil Lonnie momentan das Geld nicht hat. Er ist pleite? Unsinn. Nur, er muss gute Aktien zu schlechten Preisen abstoßen. Naja, nur mal angenommen, Lonnie sorgt selbst dafür, dass es diese Fotos gibt. Ich beschaffe die Negative, aber Charlie Crisp ist seine 500.000 los. Du hast eben gesagt, Lonnie könnte Geld gut gebrauchen. Und wie will er es verbuchen? Nein, es gibt leichtere Wege, an noch mehr Geld ranzukommen, wenn man schon welches hat. Die Anwaltspraxis von Emerson Barnes befand sich in einem alten Bürogebäude am Sunset Boulevard. Emersons Sekretärin, mit ihrer cappuccino-braunen Haut schon allein die Fahrt hierher wert, ließ mich wissen, ihr Boss käme sofort. Womit kann ich dir helfen, Evan? Das wüsste ich selber gerne. Schon irgendein Verdacht, wer hinter all dem steckt? Woher denn? Bin ich Hellseher? Halt mich jedenfalls auf dem Laufenden. Denn du könntest auf Dinge stoßen, die du nicht überblickst. Ein Stück Papier klemmte unterm Scheibenwischer meines Wagens. Kein Strafzettel wegen Falschparken, sondern die Aufforderung, sofort eine bestimmte Nummer anzurufen. Mr. Horn, sollten Sie nicht in Las Vegas bei Charlie Crisp sein? Hey! Ob er auch zahlen wird? Mit wem spreche ich? Versuchen Sie nicht, mich einzulegen oder hinter meine Identität zu kommen. Beides wäre tödlich für Sie. Ich buchte telefonisch den Frühabendflug und fuhr zum Airport. Nach 50 Minuten, einer Runde Erdnüsse und Getränke, landete ich zeitig genug in Vegas, um den Country-Sänger noch vor der Show zu erwischen. Charlie Crisps Aussehen entsprach den Werbefotos von ihm. Wettergegerbtes Gesicht und die athletische Figur im Western-Look verkleidet. Freue mich, Sie kennenzulernen. Ich weniger. Tut mir leid mit Ihrem Unfall. Lonnie meint, Sie waren sehr gut am Piano. Danke. Wird er zahlen? Ja. Sie auch? Sicher. Die Fotos könnten uns immerhin ruinieren. Auf der Party damals. Gab es da irgendwelche merkwürdigen Typen? Nee, das war die gewohnte Mischung. Außerdem, der Whisky und ich, wir sind gute Freunde. Das trübt den Blick. Wer könnte die Bilder aufgenommen haben? Leute aus Ihrer Band? Oder aus der von Lonnie? Die schießen keine so guten Fotos. Aber tut mir leid, ich muss jetzt auf die Bühne. Keine Frage, dieser Country-Star wusste sein Publikum zu packen, indem er mit gefühlvollen Westernballaden voll auf die Tränendrüsen drückte. Und dennoch wirkte sein Image vom whisky-saufenden Cowboy unglaubwürdig. Weil er echt gute Gedichte schrieb, wie ich festgestellt hatte? Was verbarg sich dahinter? Der Anruf bei einem Freund half mir weiter. Als Dozent an der Berkeley University kannte er die Lyrik eines Charles R. Crisp, der als Student mal Kandidat für ein Rhodes-Stipendium gewesen war. Ein intelligenter Sänger also. Und somit fähig, auch eine raffinierte Erpressung zu planen. Mir blieb aber keine Zeit, Crisp darauf anzusprechen. Ich musste sofort nach L.A. zurück. Der oder die Erpresser hatten erneut einen Brief geschickt. Wieder neues Farbband. Normales Schreibmaschinenpapier. Und der Text in Großbuchstaben. Sobald Mr. Horn aus Las Vegas zurückgekehrt ist, erhält er weitere Anweisungen. Er soll sich bereithalten. Und die erneute Warnung, keine Polizei. Bleibt abzuwarten, wo und wie die Übergabe erfolgen soll. Und das Geld? Carlton hat alles geregelt. Diese Sporttasche hier enthält 1 Million. Natürlich müssen wir wissen, wohin Sie die bringen sollen. Ich versprach, mich zu melden, wenn es soweit war, nahm die Tasche mit dem Geld und fuhr nach Hause. In meinem Briefkasten lag eine Tonbandkassette. Seien Sie um 22 Uhr in Marina del Rey. Gehen Sie mit dem Geld zur äußeren Bootsrampe und auf ein Schiff namens Your Choice. An Bord folgen weitere Anweisungen. Gefällt mir gar nicht. Das ist doch verdammt gefährlich. Ich hab's angefangen und bringe es auch zu Ende. Aber nur zusammen mit mir. Du wartest im Auto. Ich gehe mit der Tasche aufs Boot. Falls du Schwierigkeiten kriegst, rufe ich aber die Polizei. Von der Fahrt zum Hafen ließ ich Megan Charles telefonisch wissen, wo die Geldübergabe erfolgen würde. Die Your Choice war eine prachtvolle 15-Meter-Yacht. Die Million Dollar wog schwer in meiner Hand, als ich das Deck betrat. Die verdammte Dunkelheit verschluckte alles um mich herum. Plötzlich ein Schlag. Ich verspürte einen lähmenden Schmerz am Hinterkopf und ließ die Tasche fallen. Ein Stoß folgte und ich stürzte über die Reling. Die Lunge schien mir zu platzen, als mein Kopf endlich wieder die Wasseroberfläche durchbrach. Scheinwerfer erleuchteten den Hafen und kräftige Hände zogen mich in ein Boot. Evan, was machst du nur? Du hättest tot sein können. Keine Sorge, Lady. Ihm fehlt nichts weiter. Ich erblickte neben Cindy ein mir nicht unbekanntes Gesicht. Das von Detective Danny Cooper, Lieutenant im Raub- und Morddezernat der Santa Monica Police. Du hast ja einen seltsamen Geschmack, Evan. Tauchübungen in dieser Drecksbrühe. Du weißt natürlich nicht, wer dir eins über den Schädel gezogen hat, oder? Hast du die Cops alarmiert, Cindy? Ich kam gar nicht dazu. Also bist du zufällig hier vorbeigeschlendert, Danny Boy? Darüber reden wir, wenn du trockene Klamotten anhast. So saß mir in meinem Apartment schon bald ein äußerst misstrauischer Cop gegenüber, der vergessen zu haben schien, wie lange wir uns nun schon kannten. Wie konntest du dich nur auf diesen Scheiß einlassen, Evan? Woher wusstest du, dass ich am Hafen war, Danny? Sag mir lieber, ob du eine Schreibmaschine besitzt. Mein neuer Job sind Jazzkritiken und Musikerporträts. Sie steht vor dir im Regal über meinen Platten. Ich nehme die nachher mit, einverstanden? Ach, brauchst du eine für dein Büro oder was? Sieh dir lieber das mal an. Na, Danny, wie gefallen dir die Fotos? Ich fass es nicht. Diese beiden Kerle sind schwul? Ach, Quatsch, natürlich nicht. Wie viel weißt du eigentlich? Erst kam ein anonymer Anruf. Später flüsterte Coles Managerin Megan Charles was von Geldübergabe und Erpressung. Und dass Fotos dabei eine Rolle spielen. Jetzt weiß ich wenigstens welche. Um wie viel Geld geht es? 1 Million. Viel Geld für Leute mit einer ungewissen beruflichen Zukunft. Cooper meinte eindeutig mich. Nein, er hatte sich kaum verändert seit unserem Kennenlernen vor 18 Jahren. Na gut, mehr Falten im Gesicht und noch mehr Härte im Blick. Aber er war ja schon als Streifenpolizist ein scharfer Hund. Coles Leute wollen wissen, wo ihr Geld ist. Ich auch. Und wen interessiert, dass ich nur zufällig noch am Leben bin? Wir nehmen später darüber ein offizielles Protokoll auf. Aber nicht nur Cooper erwartete mich am nächsten Morgen in seinem Büro. Megan Charles strafte mich mit Verachtung, während Emerson Barnes mir aufmunternd zunickte, als ich noch einmal zu Protokoll gab, wie es zu meinem unfreiwilligen Badeunfall gekommen war. Allerdings hatte ich die Kassette mit der Anweisung, zum Hafen zu kommen, nicht mitbringen können. Cindy musste sie haben. Doch Cindy befand sich auf einem Flug nach New York. Seltsam, dass nun diese Kassette nicht da ist, oder? Deine Auftraggeber, Evan, trauen dir offenbar nicht. Ich schon. Evan ist ja bei der Sache fast draufgegangen. Eben, Emerson. Nur fast. Ich war selber, ja? Hau mir einfach was über den Schädel. Die Briefe wurden immerhin... Etwa auf meiner Maschine geschrieben? Einer zumindest sehr ähnlichen. Vieles stimmt da überein. Warum nehmen Sie ihn dann nicht fest? Weil immer noch ich das entscheide. Trotzdem, Evan, such dir einen guten Anwalt. Vorsichtshalber. Du, Emerson, wirst es aber nicht sein. Meine Sache, Megan, was oder was ich nicht tue. Kein Streit in meinem Büro. Sie können beide gehen. Sie hören von mir. Hoffentlich. Geht immerhin um 1 Million. Emerson? Konnte jemand heimlich meine Schreibmaschine benutzt haben? Unmöglich, dachte ich. Warum bist du nicht zu mir gekommen, Evan? Sowas ist nicht dein Job. Wie Klavierspielen nicht meiner ist. Und was jetzt? Falls die Briefe auf deiner Maschine geschrieben wurden, reicht das für eine Anklage. Kann auch sein, man will dich gezielt verdächtigen. Sei also vorsichtig. Aber alles konnte auch nur Zufall sein. Ich musste es herausfinden. Doch zuvor sollte mir Charlie Crisp etwas erklären. Ich flog deshalb erneut nach Vegas. Kings of freedom, Lord. Kings of freedom, kings of freedom. Worüber wollen Sie mit mir sprechen? Über die Lyrik eines Mannes, der für ein Rhodes-Stipendium nominiert war. Ihr Cowboy-Spiel ist doch Maske. Warum? Eine lange Geschichte. Zu lang. Falls ich weiter am Ball bleibe, muss ich wissen, wer meine Mitspieler sind. Oder soll ich in eine Falle gelockt werden? Nicht von mir. Von wem dann? Genau das interessiert mich. Sie sind nicht klein zu kriegen, was? Warum verstecken Sie Ihre Gedichte und Ihre Identität? Meine Fans wollen Ihr Idol vor allem als Kumpel. Einem Dichter und Intellektuellen würden Sie die Songs über Truckerfahrer nicht abnehmen. Wie finden Sie meine Gedichte? Das ist kein Literaturseminar. Mich wollte man höchst unpoetisch ins Jenseits befördern. Irgendeine Vermutung wäre? Keine. Wie verkraften Sie es, 500 Riesen zu verlieren? Meine Tantiemen fließen. Und das fleißig. Kein Bankrott in Sicht, keine Steuerprobleme. Ich habe schließlich den besten Buchhalter der Branche. Sie kennen ihn. Ah. Oh. Carlton Burroughs? 1000 Punkte für den Kandidaten. So ein Buchhalter ist sein Geld wert. Betrug mit Tantiemen zum Beispiel nimmt immer stärker zu. Auch bei denen, die oben angekommen sind? Da ist viel Geld. Sprechen Sie mal mit Elvin Case. Der kennt sich da bestens aus. Wieder heimgekehrt in die Stadt der Engel und auf dem Weg in mein Apartment sah ich Cindys Tür auffordernd halb geöffnet. Doch meine Hoffnung auf einen geruhsamen Abend erfüllten sich nicht. Das Zimmer wurde ja total umgepflügt. Was hat man bei deiner Freundin gesucht? Die Tonbandkassette? Und reißt deshalb sogar alle Sesselpolster raus? Ohne die Kassette bist du verdächtig. Noch weiß ja keiner außer uns, dass ich sie von deiner Cindy inzwischen bekommen habe und schon im Labor untersuchen lassen. Naja, aber was weißt du inzwischen über die Schreibmaschine? Dasselbe Modell wie deine. Wo hast du deine Maschine her? Gekauft. Vom halben Jahr. Rechnung habe ich. Gib sie mir. Ich lass das mal überprüfen. Kaum war Cooper weg, brachte ich Cindys Apartment wieder in einen halbwegs zivilisierten Zustand. Sie sollte bei ihrer Rückkehr nicht glauben, jemand hätte seine Aggressionen an ihrer Wohnung abreagiert. Doch kaum war ich fertig und wollte mir einen Drink genehmigen, erschien Lonnys Gorilla und begleitete mich zu seinem Cadillac. Was Neues in unserer Sache? Du fragst gar nicht nach dem Geld. Hättest du es dir gekrallt, wärst du nicht hier. Wenn ich weitermachen soll, dann benötige ich deine Hilfe. Wie soll die aussehen? Ich brauche Einblick in deine Finanzen. Tantiemenabrechnung und so, ja? Muss es wirklich sein? Mhm. Na gut. Carlton wird dir morgen alles zeigen. Den Raum, den ich betrat, Büro zu nennen, erforderte ziemlich viel guten Willen. Und den musste Elvin Case zweifellos gehabt haben, als er diese Ladenwohnung mietete. Das Mobiliar bestand aus einem alten Schreibtisch, neuem Telefon und pflegebedürftigen Stühlen. Auf einem saß ein junger Mann in Designer-Jeans, T-Shirt und am Handgelenk eine Rolex. Charlie schickt Sie also? Ich war übrigens sein erster Producer. Und wer sind Sie? Hier, meine Karte. Und was interessiert Sie? Kann man Tantiemenabrechnungen unauffällig manipulieren? Beispielsweise bei einem Sänger wie Lonnie Cole. Wollen Sie mich verarschen? Jeder erfolgreiche Künstler hat Leute um sich, die in seine Taschen greifen. Der Manager kann es zum Beispiel einer Plattenfirma überlassen, wie viele Scheiben sie presst und für wie viele sie nur Tantiemen zahlt. Oder es gibt höchst kreative Methoden bei den Abrechnungen. Und wenn sowas auffliegt? Das Ergebnis sitzt vor Ihnen. Oh, tut mir leid. Ach was, erzählen Sie mir lieber, für wen Sie arbeiten, bevor ich Ihnen ein paar Informationen gebe, die man in dieser Branche kennen sollte. Doch die haben Sie nicht von mir, klar? Und noch eins. Wer krumme Dinge abzieht, wird nicht wollen, dass man dahinter kommt. Könnte also für Sie verdammt ungemütlich werden. Ich hätte Elvin Case sagen können, dass seine Warnung zu spät kam. Doch wozu ihn beunruhigen? Also hörte ich ihm nur schweigend zu und beeilte mich danach, Carlton Burroughs nochmal zu treffen. Denn mir wurde klar, wie wenig ich im Grunde über ihn wusste, abgesehen von seinem Buchhalterjob. Aber was sonst? Ein verwitweter Einzelgänger, der gern gut speiste. Deshalb bevorzugte er auch das Geminis. Ein schicker Laden, wo man kulinarisch verwöhnt wurde. Nun, Evan, was Neues von unserem Mr. Crisp erfahren? Unser trifft's genau. Du hättest mir ruhig sagen können, dass du auch für seine Finanzen zuständig bist. Du hast nicht gefragt. Ach. Sonst irgendwelche Erfolge? Lonnie erlaubt mir, Einblick in seine Finanzen zu nehmen. Ich weiß. Würde es dir morgen passen? Während ich nickte, erschien Emerson Barnes, umweht von einer Wolke aus teurem Rasierwasser. Er begrüßte uns mit seinem Reklamelächeln, schien allerdings erstaunt zu sein, mich bei Carlton sitzen zu sehen. Deshalb die abrupte Verabschiedung. Oder nur, um sich möglichst schnell wieder seiner schönen Begleiterin widmen zu können. Emerson beeindruckt gern andere. Aber so muss ein Anwalt in der Musikszene wohl auftreten. Doch er gibt dafür entschieden zu viel Geld aus. Lonnies Geld. Doch der Klavierspieler interessierte mich weitaus mehr als Emersons Verschwendungssucht. Neid erwachte in mir und ich flüchtete vor der Musik. Draußen saß ich resigniert noch eine Weile im Wagen und nahm überrascht zur Kenntnis, kaum war Lonnies Buchhalter weggefahren, folgte ihm dessen Rechtsanwalt. Am Fenstertisch eines Coffeeshops fand ich beide wieder. Carlton hörte zu, während Emerson heftig auf ihn einsprach. Ich hätte zu gerne gewusst, worum es in diesem Gespräch ging. Aber selbst Cooper, der mich schon wie eine ungeduldige Ehefrau vor meiner Haustür erwartete, musste da passen. Wie wär's noch mit einer kleinen Spazierfahrt? Und wohin? Lass dich überraschen. Unruhig wurde ich erst, als wir vor dem Santa Monica Hospital hielten und dachte sofort, ist was mit Cindy passiert? Wir landeten in der Pathologie. Ein kalter, nüchterner Raum, beleuchtet von Neonlicht. Du kennst ihn? Er heißt Alvin Case. Er trug nur deine Visitenkarte bei sich. Was hattest du mit ihm zu schaffen? Wir haben uns unterhalten. Wann ist es passiert? Am frühen Abend. Seine Leiche lag am Strand. Waren eindeutig Profis. Was weißt du über diesen Case? Wenig. Worüber habt ihr gesprochen? Über Plattenproduktion, Verkaufszahlen und Tantiemen. Er war mir als Experte empfohlen worden. Von wem? Charlie Crisp. Dein zweiter Auftraggeber, oder? Trug Case seine goldene Rolex? Nein. Dann war es sicher Raubmord. Vielleicht. Wir bleiben jedenfalls in Kontakt. Du bist nämlich jetzt ein unentbehrlicher Zeuge. Die Untersuchung der Kassette hatte übrigens nichts gebracht, erfuhr ich noch von Cooper. Ich ließ mir meine Enttäuschung nicht anmerken und flüchtete in mein Apartment. Doch auch hierhin kam ich nicht erbohren in Frage nach meiner Schuld am Tod von Alvin Case. Ich wurde das Bild einfach nicht los. Sein lebloser Körper in der Pathologie. Mr. Evan Horn, hier Rick Markham, Pacific Records. Wir sollten uns treffen. Um was geht es? Um Informationen, die Sie vielleicht suchen. Geht es etwas deutlicher, Mr. Markham? Da wäre ein gemeinsamer Bekannter in der Musikbranche. In der Musikbranche stehe ich nur noch am Rande. Ja, natürlich. Ihr Unfall war tragisch und es ist nun sicher schwierig für eine Musiker. Wer ist dieser gemeinsame Bekannte? Steht in der Zeitung. Auf der Titelseite. An der Los Angeles Times fand ich wenig über den Mord an Alvin Case. Und über mich gar nichts. Woher wusste also Rick Markham von mir? Und was wollte er? Ein Plattenboss, der das sinkende Label Pacific Records mit neuen Stars und einigen Oldies wieder zum Höhenflug gebracht hatte. Kannten Sie Alvin Case schon länger? Nein, erst seit gestern. Ich mochte ihn. Aber als ich das Label übernahm, waren Veränderungen notwendig. Alvin war eine davon. War es nicht eher so, dass er mit der Hand im Honigtopf erwischt worden ist und dafür büßen musste? Ich hörte, Sie interessieren sich für Tantiemen in der Plattenindustrie. Ich könnte Ihnen da behilflich sein. Rick Markham wusste also von meinem Gespräch mit Alvin Case. Dann musste er ihn nach mir getroffen haben. Sie wissen, was nach jeder Musikproduktion passiert? Das Masterband wird abgemischt. Die Platten werden gepresst und ausgeliefert an unabhängige Vertriebe, die die Großhändler beliefern und die wiederum die Plattenläden und andere Einzelhändler. Der wichtigste Aspekt des ganzen Vorgangs? Ich nehme an, die Verkaufszahlen. Die angegebenen Verkaufszahlen. Denn wir bekommen ja auch Remittenten, also unverkaufte Exemplare, zurück. Und was geschieht mit den Rückgutplatten? Sie werden in Lagerhäusern aufbewahrt. Mancher Titel lässt sich trotz bester Promotion nicht so wie geplant absetzen. Bleibt stets ein Glücksspiel, genau abzuschätzen, wie viele Exemplare man presst. Man kann da schnell was übersehen. Bewusst oder unbewusst. Und waren das damals Alvins Schwierigkeiten? Er hatte zu kreative Abrechnungsmethoden. Könnte der Mord damit zusammenhängen? Möglich. Trotzdem verdient niemand solch einen Tod. Deshalb sorge ich auch für eine würdige Beerdigung. Warum tun Sie das alles? Durch seinen Tod sind gewisse Rechnungen offen geblieben und ich mag keine offenen Rechnungen. Gehen Sie zur Polizei? Pacific Records kann Publicity dieser Art nicht gebrauchen. Und auch ich lege Wert auf einen Abstand zwischen derartigen Unerfreulichkeiten und meiner Person. Mr. Markham, falls ich auf etwas stoße bezüglich Alvin Case, teile ich das zuerst den Cops mit. Kein sehr kluges Verhalten. Für die Durchsicht der Abrechnung von Lonnies Tantiemen brauchte ich 3 Stunden und ein halbes Päckchen Zigaretten. Danach wusste ich, dass auch er froh sein konnte, einen Buchhalter wie Carlton zu haben. Zuletzt waren zwar die Remittenten gewaltig gestiegen, doch alles schien sauber mit den Gewinnen verrechnet worden zu sein. Trotzdem kopierte ich mir die Lieferscheine und wo das Rückgut lagerte. Denn seit dem Gespräch mit Markham ging mir eine Idee nicht mehr aus dem Kopf. Ein kleines Präsent für dich, Evan. Und was enthält diese Wundertüte? Verkaufslisten aus der Ladenkette, bei der du deine Schreibmaschine gekauft hast. Das sind 10 Seiten. Vielleicht fällt dir ein Name auf? Einverstanden. Aber dann sieh du dir dafür Rick Markham näher an. Westküstenwunderknabe. Boss bei Pacific Records. Ihn finde ich aber hoffentlich nicht ebenfalls tot am Strand. Cindy hatte einen Flug nach Denver. So blieb mir nur, mich mit einem Packen Papier lustvoll zu vergnügen. Ich zählte 67 verkaufte Schreibmaschinen. Da war es. Lindsay. Der Mädchenname von Sharon. Ich musste sofort wissen, woran ich bei meiner Ex-Frau war. Was willst du noch so spät, Evan? Mit dir reden. Und dabei dein Gesicht sehen, Sharon. Wobei? Bei meiner Frage nach der Schreibmaschine. Welcher Schreibmaschine? Von dir vor 3 Monaten gekauft. Dasselbe Modell wie meine. Und wie die, mit der die Erpresserbriefe geschrieben wurden. Evan, glaubst du etwa... Sag mir, was ich glauben soll. Emerson Barnes wollte sie seinem Neffen Damon schenken, der gerade mit dem Jurastudium angefangen hat. Ich kaufe ständig was für Lonnie, Carlton oder Emerson. Und bezahlst mir Checks von dir. Ich lege das Geld aus und sie geben es mir später zurück. Warum gerade dieses Modell? Emerson gab mir einen Katalog. Ich habe die Maschine gekauft, in Lonnies Haus gebracht und dort stand sie eine Weile. Und jeder hätte sie benutzen können. Denkst du etwa, dass ich oder Lonnie... Ich habe keine Ahnung, was ich noch denken soll. Ich wollte über alles noch einmal nachdenken und ging zum Strand runter. Das Rauschen und der Geruch des Meeres zogen mich magisch an. Die heranrollenden Wellen wirkten als beruhigender Klangteppich. Ich hörte die Männer nicht kommen, die mich mit dem Gesicht nach unten in den Sand warfen. Ein Knie bohrte sich in meinen Rücken. Nicht sehr klug von dir, Horn. Auch keine gute Idee von Case, sich mit dir einzulassen, oder? Was meinst du? Bevor ich antworten konnte, trat mir jemand brutal in die Seite. Ich spürte einen Pistolenlauf hinterm Ohr und fühlte mich wie ein zum Tode Verurteilter. Evan, wo bist du? Ich konnte Cindy weder warnen noch wegschicken. Doch die Umklammerung lockerte sich und die Pistole entfernte sich von meinem Kopf. Scheiße, seine Tussi. Los, weg hier. Aber wir kommen wieder, Horn. Sandspuckend rollte ich mich auf den Rücken und sah 2 Gestalten davon spurten. Evan, bist du verletzt? Ich kam früher zurück und sah dich zum Strand runtergehen. Da wollte ich... Mein Glück, dass du das wolltest. Oh. Du musst zum Arzt. Oh. Nein. Nein, du musst nachher nur besonders sanft zu mir sein, ha? Scheint dir nicht so schlecht zu gehen, wenn du schon wieder daran denken kannst. Trotzdem, Du solltest aufhören mit diesem Job. Du hast alles versucht. Nein. Es könnte da etwas geben. Mehr als Erpressung. Eben. Denk auch mal an mich. Oder besser an uns. Ach, Cindy, bitte. Bitte setz mich nicht unter Druck. Ist es wegen Sharon? Hängst du noch an ihr? Nein. Das ist aus. Aus und vorbei, ganz sicher. Im Lagerhaus, wo die Remittenten lagerten, gab ich mich als Vertreter von Lonnies Buchhalter aus. Man zeigte mir Paletten voller Kartons mit Lonnies Scheibe vom Vorjahr. Die Menge schien mit den Rückgutmeldungen aus Carltons Büro übereinzustimmen. Mir blieb keine Zeit, einer vergeblichen Hoffnung nachzutrauern, denn Cooper behauptete, neue Informationen für mich zu haben. Du wirst staunen. Markham und Case, beide im selben Ort geboren, Fairfield, Connecticut. Und beide landen bei Pacific Records. Doch merkwürdige Zufälle, oder? Vielleicht Spielgefährten aus Kindertagen, Schulfreunde. Frag Markham, bei deinen guten Beziehungen zu ihm. Was ist das für ein Päckchen da? Ein Geschenk für mich? Sollte eins für meine Frau werden. Bestellt per Katalog. Doch nicht das, was ich erwartete, war drin. Hat eine ganz andere Farbe als die von mir bestellte Bluse. Cooper rang sich ein gequältes Lächeln ab. Doch was war die Fehllieferung einer Bluse gegen meine kaputte Hand, meine ruinierte Karriere und der nicht gerade optimistischen Aussicht, auch irgendwann eine Kugel verpasst zu bekommen? Wie Alvin Case. Sie wollten mich sprechen? Was herausgefunden? Ja. Erzählen Sie mir mehr über Fairfield, Connecticut und über Alvin, Ihren Bruder. Natürlich. Sie mussten früher oder später darauf kommen. Es gab keine andere Erklärung für Ihr Interesse und Ihre Fürsorge, Mr. Markham. Ich habe es selbst erst vor einem Jahr herausgefunden, nach Alvins Entlassung und als mein Vater starb. In seinen Unterlagen fand sich der Hinweis auf einen Stiefbruder. Ich zog Erkundigungen ein und stieß auf Alvin. Er ahnte nichts. Und Sie haben es ihm nicht gesagt? Ich habe ihm aber immer mal Aufträge zugeschanzt. Inoffiziell, versteht sich. Zuletzt sind wir recht gut miteinander ausgekommen. Alvin war schon ein gewiefter Bursche. Hatte damals ganz clever die Platten verscherbelt, die wir als Remissionen sicher gelagert glaubten. Mir fiel Coopers missglücktes Geschenk für seine Frau ein. Und ich wusste nun, was ich im Lagerhaus übersehen hatte. Und dass ich meinen Fehler schnellstens korrigieren musste, wenn nicht anders möglich, sogar auf illegalem Weg. Ich bin's, Sharon. Ich habe mit Damon Barnes gesprochen, Emersons Neffen. Dem er die Schreibmaschine geschenkt hat? Genau. Und? Sein Onkel hat sie einige Male benutzt. Ich hoffe, ich habe dir damit ein wenig helfen können. Und du vertraust mir wieder. Das Lagerhaus wurde nachts lediglich von einer Außenlaterne beleuchtet. Ich fand die gesuchten Kartons relativ schnell wieder, riss einen auf und leuchtete hinein. Wieso waren darin lauter LPs mit dem Cover Rusty Riddle's Greatest Hits? Auch im zweiten Karton keine Scheiben von Lonnie. Bevor ich noch einen dritten öffnen konnte, wurde es gleißend hell in der Halle und ich blickte in eine Revolvermündung. Der Wachmann war anfangs nicht davon zu überzeugen, dass mir selbst sehr viel an einer Begegnung mit den Cops lag. Erst als ich ihm Coopers Namen und Dienstrang nannte, glaubte er es mir. Wo finde ich dich das nächste Mal? Gleich im Knast? Ach komm, Danny. Sieh dir das hier lieber an. Diese beschissene Platte? Von Rusty Riddle? Der Typ konnte doch nie singen. Eben. Moment. Diese Kartons müssten eigentlich voller Scheiben von Lonnie Cole sein. Verstehe ich das richtig? Ja. Zigtausende seiner Platten wurden als Rückgut deklariert und von Lonnies Tantiemen abgezogen. Also hat man ihn um ziemlich viel Geld beschissen. Wer diesen Betrug eingefädelt hat, darf nicht ahnen, dass wir es wissen. Sonst verschwinden die Beweise. Illegal beschaffte Beweise nutzen uns sowieso nichts. Sie lassen jeden Prozess platzen. Danny. Gut. Ich gebe dir 2 Tage. Und ein paar dieser Rusty Riddle-Scheiben. Benutze sie als Köder. Nun wusste ich zwar, dass und wie hier ein krummes Ding gedreht worden war, konnte aber noch nicht beweisen, wer dahinter steckte. Es gab mehrere Kandidaten. Also musste ich sie nacheinander alle unter die Lupe nehmen. Von Megan erfuhr ich nur, dass Charlie Crisp inzwischen in L.A. wäre. Dagegen hätte sie mit einem Sänger namens Rusty Riddle noch nie zu tun gehabt. Also tauchte ich ohne Voranmeldung in Charlies Hotel auf und überreichte ihm kommentarlos ein Rusty Riddle-Album. Und dropping bombs and rubbing bombs and rubbing all the rooms and calling back and fucking Indians. Wusste gar nicht, dass der noch im Geschäft ist. Ach, Sie kennen ihn. Sollte mal Texte für ihn schreiben. Warum interessiert sich ein erstklassiger Jazzpianist für einen drittklassigen Rocksänger? Mich interessierte allein Ihre Reaktion, Charlie. Und warum? Irgendwo lagern zigtausende dieser Rusty Riddle-Alben. Aber laut Lieferschein und Kartonbeschriftung müssten Scheiben von Lonnie drin sein. Sie sagten wohl, ich hätte was damit zu tun. Ich kann es nicht ausschließen. Ich sollte Sie verprügeln. Auch das kann ich nicht ausschließen. In Carlton Burroughs Büro stieß ich auf einen mehr als nervösen Buchhalter. Megan wird der Presse sagen, Lonnie sei plötzlich erkrankt. Vielleicht braucht sie das gar nicht. Dank Rusty Riddle. Wer ist Rusty Riddle? Ein Rocksänger. Hier, seine Platte. Ja und? Soll der nun an Lonnies Stelle auftreten? Du kennst also weder die Platte noch den Sänger? Mir reichen schon Emersons Verrücktheiten. Wie äußern sich die? Er war sauer, dass du Lonnies Unterlagen einsehen durftest und traf sich deshalb heimlich mit mir. Du solltest mal mit ihm reden. Das hatte ich ohnehin vor. Traf aber Barnes in seiner Anwaltspraxis nicht an. Ich legte daher einfach ein Rusty Riddle-Album auf seinen Schreibtisch. Seine Sekretärin zog zwar missbilligend die Augenbrauen hoch, doch ich musste ihr eine Erklärung schuldig bleiben. Endlich, Evan. Zwei Männer haben den ganzen Nachmittag unser Haus beobachtet. Hartgesottene Typen, sagt der Hausmeister, hätten sich als Polizisten ausgegeben, doch eher wie Gangster ausgesehen. Vielleicht die, die dich am Strand überfallen haben? Cindy, kannst du heute noch einen Flug erwischen? Jemand tauscht sich ja mit mir. Aber warum? Tu es einfach. Du machst dir ernsthaft Sorgen um mich? Wenn du keinen Flug kriegst, bleibe bei einer Freundin. Und du? Ich will keinen toten Helden. Eine solche Karriere schwebte mir auch keinesfalls vor. Deshalb brauchte ich Hilfe und wusste, wo die zu finden war. Im Stadion bei seiner ehemaligen Footballmannschaft fungierte Lonnies Bodyguard oft und gern als Hobbytrainer. Du ahnst also, wer hinter der Erpressung steckt? Und hinter einem Betrug mit Tantiem, wie ich vermute. Was willst du tun? Ich brauche mehr Beweise. Und von dir Rückendeckung vor ein paar harten Burschen, die selbst vom Mord nicht zurückschrecken. Und du musst da sein, wenn ich mir ihren Auftraggeber vornehme, TJ. Gut, Mann. Ich bleib ab sofort in deiner Nähe. Doch als mich Detective Danny Cooper mit einem hilflosen Schulterzucken verhaftete, da war auch TJ machtlos. Tut mir leid, aber eine Anzeige wegen Einbruch liegt vor. Von wem? Steht im Haftbefehl. Hier, lies. Also doch. Der Wachmann muss geplaudert haben. So ungerecht ist nun mal die Welt. Aber vielleicht lässt man dich gegen Kaution raus. Wenn ich dich einliefere, hast du einen Anruf. Nutz ihn gut. Das tat ich. Und Rick Markham schickte einen Anwalt zum Haftrichter. Die festgesetzte Kaution wurde hinterlegt und ich vorläufig wieder freigelassen. In meinem Apartment versuchte ich sofort, telefonisch TJ zu erreichen. Vergeblich, denn... Ich habe das Kabel durchgeschnitten. Du gibst das Spiel noch nicht verloren? Nein. Warum sollte ich? Emerson Barnes hielt Lonnies verchromte 38er auf mich gerichtet. Keine Spur mehr vom jovial-freundlichen Anwalt, wie ich ihn bislang kannte. Dieser Mann war zu allem entschlossen. Seine Hand mit dem Revolver zitterte nicht. Es hätte so reibungslos funktionieren können. Hat aber nicht. Wärst du ein paar Tage im Knast geblieben, hätten wir alle Beweise beseitigen können. Wir? Du hast doch die Erpresserbriefe geschrieben, oder? Ich war auch der Anrufer und die Tonbandstimme. Und du steckst hinter dem Betrug mit Lonnies Platten? Er hatte Spielschulden und wurde bedroht. Spekulationen mit Aktien kamen hinzu. Ich sollte ihm helfen, wie üblich. Und Lonnie wusste von dieser Art Hilfe? Lonnie weiß, was er wissen muss. Und du kommst jetzt mit. Die Straße war menschenleer, als Emerson mich zu seinem Wagen dirigierte. Ich musste mich ans Steuer setzen, während er vom Rücksitz mit der 38er auf meinen Hinterkopf zielte. Im Rückspiegel konnte ich kein Auto entdecken, das uns folgte. TJ wusste also nicht, in welcher Klemme ich steckte. Fahr langsamer. Wir dürfen keinen Strafzettel riskieren. Hat es zum Plan gehört, mich im Hafen umzubringen? Ich wollte nur die Tasche mit dem Geld. Die Cops waren doch rechtzeitig da. Aber deine Beach Boys am Strand... Da kamen keine Cops. Du hast nicht aufgehört, rumzuschnüffeln, deshalb. Aber das sollte ich doch, oder? Du warst nur leider besser, als wir dachten. Wieder dieses Wir. mehr war noch beteiligt an diesem Coup. Ich kam nicht mehr dazu, diese Frage zu stellen. Denn wir erreichten Bonnies Luxusvilla und gingen ins Haus. In den Sessel dort. Und wie geht's nun weiter? Wart's ab. Hast du auch die Fotos gemacht? Mit einer sehr guten Kamera, war ziemlich einfach. Aber irgendetwas stimmte an der ganzen Story nicht. Beziehungsweise fehlte noch. Ich bin also von Anfang an gelinkt worden. Du warst der ideale Verdächtige. Und es hätte auch alles so gut ablaufen können. Ja, aber wie? Fotos und Negative wären zurückgegeben worden. Rechtzeitig vor der Award-Gala. Lonnie und Crisp hätten ihren Song gesäuselt und alle wären reich und glücklich gewesen. Alle? Doch jetzt haben wir ein Problem. Ein Problem wie Alvin Case? Könnte man sagen. Ich wusste, was das bedeutete. Und überhörte wohl deshalb, wie jemand den Raum betrat. Ohnehin dämpfte der dicke Teppich jeden Schritt. Was machen wir nur mit dir, Evan? Werd nicht sentimental, Lonnie. Alles muss wasserdicht sein, sonst geht's uns an den Kragen. Er hat recht. Einfach so laufen lassen können wir dich nicht. Kompliment. Das Erpressungsopfer hast überzeugend gemimt, Lonnie. Aber noch kannst du aufhören. Warum hast du da überhaupt mitgespielt? Alles hat seinen Preis. Auch um das zu erhalten, was man erreicht hat. Ich kann und will nie wieder zurück. Ach. Du weißt nicht, was es heißt, dort aufzuwachsen. Als Schwarzer. Lonnie meinte die Slums und das Schwarzenghetto an der Central Avenue. Deshalb klammerte er sich so an den mühsam erkämpften Luxus, der ihn heute umgab. Wie viel willst du? Du hältst mich für käuflich? Dem ist nicht zu helfen, Lonnie. Lass es sein. Das mit dem Geld von Charlie Crisp und selbst der Plattenbetrug, okay. Aber warum der Mord an Alvin Case? Ein Mord? Emerson? Mhm. Wer ist Alvin Case? Halt's Maul, Lonnie! Case ist uns zu nahe gekommen, wollte mich erpressen. Nachdem er mit Evan gesprochen hatte, muss er was geahnt haben in der Plattensache. Da hab ich mich drum gekümmert, wie ich stets die Drecksarbeit für dich mache. War nicht abgemacht, dass jemand dabei drauf geht? Wir sind im gleichen Dreck aufgewachsen, Lonnie. Schon vergessen? Nur du hast die große Knete gemacht. Auch mit meiner Hilfe. Nun bin ich dran. Und das versaut mir keiner. Auch nicht du. Emerson richtete die Waffe auf Lonnie Cole. Damit kommst du nicht durch. Nein? Zwei Tote und dein Revolver, Lonnie. Was soll mir da passieren? Evan wird als Erpresser verdächtigt. Seine Ex-Frau wohnt bei dir. Er wollte sich rächen. Du erschießt ihn und dann dich. Denn dein Plattenbetrug drohte aufzufliegen. Du bist wahnsinnig, Emerson. Hast du von Anfang an geplant, mich auch fertig zu machen? Natürlich. Du hast mir ja zugeraten, diese miesen Aktien zu kaufen und Carlton sollte nichts davon wissen. Steckst du auch hinter den Spielschulden und den Drohungen? Während über Emersons Gesicht ein zustimmend hämisches Grinsen huschte, tauchte lautlos ein riesiger Schatten hinter ihm auf. Trotzdem spürte er wohl die Gefahr und wirbelte herum. Zu spät. Schon stürzten sich 240 Pfund auf ihn, sodass sein erster Schuss nur die gläserne Terrassentür zertrümmerte. Einen weiteren gab es nicht, denn ein zorniger TJ schleuderte den Schützen samt Waffe über die Terrasse in den Swimmingpool. Ich rief die Polizei und schon bald trafen alle fast gleichzeitig ein. Die Sanitäter, Cooper mit seinen Cops, Megan Charles und Charlie Crisp. Die Kerle vom Strand sind Importtalente. Von Barnes in Miami angeheuert. Einen haben wir schon geschnappt und machen mit ihm einen Deal, wenn er weiter die Plaudertasche spielt. Er behauptet, sie hätten Case nur einen Schrecken einjagen sollen, dann aber die Kontrolle verloren. Damit kriegen wir Barnes als Auftraggeber dran. Sei dir nicht so sicher. Er ist ein verdammt cleverer Anwalt. Ich krieg ja richtig Angst. Schwieriger wird's mit dem da. Cooper zeigte auf einen apathischen Lonnie, den zwei uniformierte Cops abführten, nachdem ihm seine Rechte verlesen und Handschellen angelegt worden waren. Megan Charles redete zwar beruhigend auf ihn ein, doch Lonnie reagierte nicht auf ihre Worte. Sie wusste natürlich, geht er unter, so könnte er alle mitreißen. Lonnie sorgte sich wohl nur darum, wie Großmutter Sarah es aufnehmen würde, ihn als Kriminellen in den Spätnachrichten sehen zu müssen. Aber auch ich war nicht glücklich über das Geschehene. Mann, sei froh. Du bist am Ende heil davongekommen. Aber Alvin Case nicht. Ich hätte früher aufhören müssen. Ohne dich hätten wir nichts rausgekriegt. Weder in der Erpressungssache noch bei dem Betrug. Lonnie brauchte garantiert keinen Mord, sondern nur Geld. Ich kriege raus, wie tiefer wirklich drinsteckt in allem. Und wo Barnes das erpresste Geld hingeschafft hat. Vielleicht auf die Cayman-Inseln. Dich scheint jemand sprechen zu wollen, Evan. Hm? Als ich mich umdrehte, stand lächelnd Charlie Crisp vor mir. Seinen Cowboyhut weit in den Nacken geschoben. Saubere Arbeit. Mein Buchhalter meldet sich noch bei Ihnen. Schließlich verdanke ich Ihnen einiges. 500 Riesen. Mhm. Und Sie können morgen beruhigt bei der Gala auftreten. Das werden Sie noch. Hm? Auch ohne Lonnie, oder? Ja, natürlich. Mit unserer Scheibe landen wir garantiert einen Riesenhit. Lonnie kann das Geld dann gut für seine Verteidigung nutzen. Bedeutet Ihnen der ganze Rummel echt so viel, Charlie? Ruhm ist flüchtig. Beliebtheit reiner Zufall. Und Geld hat Flügel. Nur der Charakter bleibt. Hm. Stammt das von Ihnen? Leider nein. Mark Twain hat es mal so ähnlich formuliert. You know, friendship is more than everything else, you know? Mm. And friendship just exists between men, between you and me. And they call us the kings of freedom. The kings of freedom. The kings of freedom. The kings of freedom. Cindy warf mir am nächsten Morgen einen Packen Zeitungen aufs Bett. Sie genoss es offensichtlich, mit einem Mann zu frühstücken, dessen Bild auf allen Titelseiten erschienen war und über den es laut Danny Cooper hieß, er habe erfolgreich der Polizei zugearbeitet. Mich dagegen interessierte weit mehr der Zustand meiner Solohand. Ich drückte also meinen kleinen Ball zusammen, konnte diesmal sogar bis 21 zählen, verspürte aber noch immer die bekannten Schmerzen. Natürlich. Die Sonne schien, da sie nicht anders konnte, auf nichts Neues. Solohand. Nach dem gleichnamigen Roman von Bill Moody. Aus dem Englischen übersetzt von Anke Caroline Burger. Hörspielbearbeitung Hans Bräunlich. Mit Silvester Groth als Evan Horn. Und Tonio Arango, Martin Engler, Astrid Meierfeld, Udo Schenk, Leslie Malton, Felix von Manteuffel, Gerd Warmeling, Thomas Neumann, Nadja Schulz-Berlinghoff, Marc-Oliver Bögel, Uwe Preuß, Christian Gaul. Musik Peter Keitzer. Schnitt Sabine Winkler. Ton Alexander Brennecke. Regieassistenz Gabriele Ficke. Regie Bärbe Jarchow-Frey. Produktion Deutschlandradio Berlin 2003.